Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute auf dem Weg zum Gottesstaat, der Irak nach dem Wahlsieg der Schiiten. Eine Sendung von Mark Turner. Die irakische Wahlkommission hat gesprochen. 48%, fast jede zweite Stimme also für die Schiitenliste. Der Irak des Saddam Hussein ist endgültig untergegangen. Kaum jemand zweifelt noch daran, dass der nächste Premierminister ein Schiit aus einer religiös orientierten Partei sein wird. Für den Sunnitenpolitiker Hakim Mukhlis, den Vorsitzenden des National Democratic Movement, ist damit der größte anzunehmende Unfall eingetreten. Nach diesem überragenden Wahlergebnis für die Schiiten, prophezeit Mukhlis, dürften die Teheraner Mullahs nichts unversucht lassen, den Irak zu einer islamischen Republik à la Khomeini umzumodeln. Really, Iran has not been quiet about it. Teheran macht daraus kein Geheimnis, dass es in der irakischen Innenpolitik mitmischen will. Was mich betrifft, ich will gerne in Frieden mit unseren Nachbarländern leben. Aber was soll diese Einmischung in die irakische Politik? Der Irak sollte ein Land für die Iraker sein. Viele Schiiten reagieren auf solche Befürchtungen mit einem nachsichtigen, wenn auch verständnisvollen Lächeln. Sheikh Hammar Hammoudi von Skiri, der einflussreichsten schiitischen Partei, sagt zum Beispiel, so etwas höre er nicht zum ersten Mal. Kein Grund zur Panik, wiegelt er ab. Die Tore der Interpretation sind weit geöffnet. Unsere Gelehrten haben die verschiedensten Staatstheorien entwickelt. Khomeinis Theorie ist wirklich nur eine von vielen. Sie unterscheidet sich grundlegend von den Auffassungen des Ayatollah Bakr el-Sadr. Und dessen Ideen unterscheiden sich wiederum von denen Sheikh Shams ed-Dins. Und diese wiederum von denen unseres ermordeten Parteigründers Ayatollah Bakr al-Hakim. Mein Marja oder Lehrmeister zum Beispiel ist Ayatollah Shams ed-Din. Und Shams ed-Din ist gegen eine Regierung durch die Religionsgelehrten. Er spricht von einer Regierung durch eine Verfassung. Aber in der derzeitigen Situation spielen theoretische Konzepte ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. Wir müssen in erster Linie praktisch denken und realistische Lösungen suchen. Weder Sheikh Hammoudi noch irgendein anderer Politiker von Skiri streitet ab, dass die größte Schiitenpartei massiv aus Teheran unterstützt wird. Schließlich ist Skiri, der Hohe Rat für eine islamische Revolution, Anfang der 80er Jahre in der iranischen Hauptstadt gegründet worden. Ebenso wichtig aber ist ein anderer Aspekt. Nicht Teheran ist das Weltzentrum des schiitischen Islam, nicht einmal die iranische Universitätsstadt Qom. Das Weltzentrum der Schia ist Najaf im Irak. In den unzähligen theologischen Seminaren rund um die Grabmoschee Imam Alis, in den Cafés, selbst an den Straßenecken wird hier diskutiert. Hunderte von Geistlichen scharen ihre Studenten um sich und alle warten sie mit unterschiedlichen Antworten auf. Eine islamische Republik à la Khomeini, das reißt hier niemanden vom Stuhl. Längst hat sich die Diskussion über Khomeinis kuriosen Mischmasch aus Kommunismus, Antikolonialismus und Schia-Ritualen erledigt. Populär ist dieses Gebräu hier ohnehin niemals gewesen. Wenn es so etwas wie einen Mainstream gäbe in Najaf, dann entspräche er der folgenden Idee. Irdische Gerechtigkeit kann es ohnehin erst dann geben, wenn der entschwundene 12. Imam, auf dessen Rückkehr die Schiiten warten, wiederkehrt. Denker wie Groß-Ayatollah Sistani, der spirituelle Führer der Schiiten im Irak, sehen im Hier und Heute deshalb bloß ein Provisorium. Und dieses Provisorium, so meinen sie, erfordere pragmatische Lösungen. Auch auf sunnitischer Seite gibt es durchaus Pragmatiker. Die Iraqi Islamic Party, die größte Sunnitenpartei, hat sich an den Wahlen nicht beteiligt. Aber, so stellt Ayad Samarai, ihr stellvertretender Generalsekretär, klar, okay, we are not going to destroy everything, wir werden jetzt nicht anfangen, alles kaputt zu machen. Uns geht es um das Wohl des Landes. Wir wollen, dass es einen Ausgleich zwischen allen Teilen der irakischen Bevölkerung gibt. Und in diesem Sinne werden wir weiterarbeiten, auch wenn die Regierung ausnahmslos von den Schiiten gestellt wird. Dem Dialog zwischen schiitischen und sunnitischen Politikern stellt sich ein Hindernis entgegen, der sunnitische Extremismus. Anhänger des bewaffneten Kampfes lehnen jede Zusammenarbeit mit der irakischen Regierung ab. Nader al-Rubai von der United Patriotic Alliance vertritt ein Widerstandsbündnis aus Islamisten und Baathisten. Nicht nur unter den Schiiten, auch unter den Sunnitengruppen gibt es Kollaborateure, die im Interesse der Invasoren handeln. Aber der Widerstand ist gut vorbereitet. Und dabei handelt es sich nicht etwa um eine kleine Gruppe, sondern um einen Volksaufstand, der die ganze irakische Gesellschaft erfasst. Es ist die Spitze eines Eisberges. Wenn wir von mehr als 100.000 Kämpfern sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig über Millionen von Irakern, die ihnen Schutz geben, die sie verstecken, mit Informationen versorgen und ihnen den Rücken für die Angriffe freihalten. Gerade mal 2% Wahlbeteiligung in der sunnitischen Al-Anbar-Provinz. Die Zahlen der unabhängigen Wahlkommission sprechen Bände. Anschläge auf eine schiitische Moschee oder auf eine von Schiiten besuchte Bäckerei in Bagdad mit mehr als einem Dutzend Toten signalisieren, dass die Extremisten alles versuchen, um nach den Wahlen eine neue Stufe der Gewalt zu erreichen. Seit Ende 2003 haben Terroristen schiitische Geistliche und Politiker umgebracht. Die US-Soldaten haben sie im Visier, irakische Polizisten, Soldaten und Regierungsmitglieder, ausländische Kontraktarbeiter und Journalisten. Den Tod unschuldiger Iraker nehmen sie bei solchen Aktionen billigend in Kauf. Erklärtes Ziel waren Zivilisten bisher nicht. Wird sich das ändern? Steht der Irak nun an der Schwelle eines rücksichtslosen Bürgerkriegs? Eine Antwort auf diese Fragen findet sich dort, wo der Widerstand begonnen hat. In der Al-Anbar-Provinz, besser bekannt als das sunnitische Todesdreieck. No visa is better. Because in the border, you must know nobody see. Damit nicht länger Terroristen in den Irak einsickern, gilt seit Juni 2004 eine strenge Visumvorschrift. Geschäftsleute, die etwa von Jordanien aus in den Irak wollen, müssen die Referenzen ihrer Arbeitgeber vorlegen. Privatbesucher brauchen eine Einladung. Nur leider sind die Terroristen schon längst da, meint Ahmed, ein Fuhrunternehmer aus Amman. Auch einige der Posten am irakisch-jordanischen Grenzübergang gehörten dazu, sagt er. Die Daten interessanter Ausländer meldeten sie umgehend an ihre Freunde weiter. Um nicht entführt zu werden, sei es angeraten, sich auf die Hinterbank zu legen und sich schlafen zu stellen. Den Rest erledige dann er. I know what you're doing. I know what you're doing in the border. Wenn wir zur Grenze kommen, kriegt der erste Beamte, der uns anhält, 5 Dinar. Dann kommt der Zöllner. Ich drücke ihm 5 Dinar in die Hand. Wenn wir diese Kontrollen hinter uns haben, bekommt der letzte Posten auch noch mal 5 Dinar. Das ist besser, so guckt niemand. Sobald die Grenze einen Ausländer sehen, greifen sie zum Telefon und geben unsere Autonummer den Mujahedin durch. Mit unserer Methode wird es klappen, so Gott will. Der Mujahedin, this car number, you have ajnabi, man. 5 Minuten später ist der Grenzposten passiert. Ohne Passkontrolle, ohne Visum, ohne dass jemand auch nur einen Blick ins Auto geworfen hätte. Es ist so unglaublich wie einfach. Während in den US-Geheimdiensten hochbezahlte Sicherheitsexperten darüber grübeln, mit welchen Methoden man dem verschlungenen Netzwerk des Terrors beikommen könnte, sind die Grenzen ungeschützt und teilweise in der Hand des Widerstandes. Wer immer aus Jordanien illegal in das sunnitische Dreieck gelangen will, kann also getrost die offiziellen Übergänge nutzen. Seit sie den Irak besetzt hätten, kümmerten sich die Amerikaner überhaupt nicht um die Grenzen, schimpft Ahmed, der die Strecke etwa 3-mal pro Woche fährt. Die einzigen, die hier aufpassten, seien die Mujahedin, die Widerständler aus dem sunnitischen Dreieck. Die Amerikaner, die ließen sich erst 2 Stunden vor Bagdad blicken, führen in Konvois herum, verschanzten sich in ihren Checkpoints und gebärdeten sich Trigger Happy, immer mit dem Finger am Abzug. Ja, before today's the American soldier killed 2 Iraqi truck driver. Vor 2 Tagen haben US-Soldaten 2 irakische Lastwagenfahrer erschossen, weil die nicht rechtzeitig gehalten haben, als ein US-Konvoi vorbeifuhr. Die Familie der Fahrer stammt aus Rutba und ist in dieser Gegend sehr mächtig. Die ganze Familie rast jetzt vor Wut. Ihr Scheich hat allen Mitgliedern des Stammes befohlen, für jeden der 2 Lastwagenfahrer 100 Amerikaner umzubringen. Die Amerikaner werden diese Woche noch Probleme kriegen. Sie haben sich mit einem der mächtigsten Stämme angelegt, den Peshsat aus Rutba. Jeder in Rutba ist ein Peshsat. Und die sind sehr, sehr wütend. Kbezat, Dulemi, Zubeidi, Shamari. Stammesnamen, die hier viel bedeuten. Für die Osmanen, die jahrhundertelang hier herrschten, waren die Stammesführer wichtige Multiplikatoren ihrer Herrschaft. Ehe die Briten den Osmanen im Jahr 1919 folgten, hatten sie ausgiebige Forschungen über die wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen, ihre Scheichs und die Geschichte wichtiger Familien angestellt. Für die US-Administration hingegen wog offenbar die eigene Geschichte schwerer, in erster Linie die historische Erfahrung mit der Demokratisierung Nazi-Deutschlands. Vor diesem Hintergrund musste die Baath-Partei wie eine Art NSDAP erscheinen, während die irakische Armee sich ausnahm wie ein orientalisches Pendant des preußisch-deutschen Militarismus. Hätte das Pentagon oder das State Department vor dem Irak-Einmarsch ähnlich umfangreiche Studien angestellt wie die Briten vor 1919, dann wäre den Verantwortlichen wohl aufgefallen, dass sich das Saddam-Regime weniger auf die Baath-Ideologie gründete und mehr auf Stammesallianzen und Stammestraditionen. Schade, dass die Amerikaner das nicht gemerkt haben, meint Nader Rawi. Der Designer stammt aus einer alteingesessenen Familie in Fallujah und hat die ersten Konflikte mit der US-Armee aus nächster Nähe miterlebt. Ursprünglich waren die Beziehungen zwischen der US-Armee und den Bewohnern von Fallujah ziemlich gut. Als die Amerikaner im Frühjahr 2003 auf ihrem Vormarsch in die Stadt eindrangen, liefen unsere Kinder auf die Straßen, um mit ihnen zu spielen. Und wir begrüßten sie als Gäste. Wie es die Stammestradition vorschreibt, gaben wir ihnen zu essen und zu trinken. Aber am 28. April 2003 kamen einige Sympathisanten Saddam Husseins auf die Idee, wie jedes Jahr den Präsidentengeburtstag zu feiern. Sie zogen durch die Straßen und gaben Freudenschüsse in die Luft ab. Damit begannen die Probleme. Die Amerikaner verstanden das als eine Bedrohung und schossen mit ihrer ganzen Feuerkraft auf die Marschierenden. Es gab zahlreiche Opfer. Am Tag danach wandten sich die Stammesführer von Fallujah an die US-Armee und sagten, wir sehen jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder zahlt ihr für die Erschossenen ein Blutgeld, um ihre Familien zu entschädigen, so schreibt es die Tradition vor, oder wir müssen annehmen, dass ihr die Opfer nicht aus Versehen, sondern mit Absicht getötet habt. Dann werden wir an den Soldaten, die geschossen haben, Rache nehmen. Die Amerikaner haben einfach nicht zugehört. Sie lehnten sowohl die Zahlung ab, als auch die Rache an den verantwortlichen GIs. Während der Konflikt im sunnitischen Dreieck sich immer weiter hochschaukelte, wickelte US-Statthalter Bremer die irakische Armee ab und verteilte an alle Stellen der Verwaltung Entbathifizierungsbögen. Papiere, die bis ins Detail den Entnazifizierungsformularen der deutschen Nachkriegszeit glichen. Hakim Muchlis, Chef des sunnitischen National Democratic Movement, kann darüber nur den Kopf schütteln. I was one of three guys that met with President Bush in 2003, before it was actually January 7th, 2003. Ich war einer von drei Exilpolitikern, die sich am 7. Januar 2003 mit Präsident Bush im Weißen Haus getroffen haben, zwei Monate vor dem Angriff. Wir werden als Befreier kommen, hat uns Präsident Bush versichert. Worauf ich ihm entgegnet habe, der entscheidende Unterschied zwischen Befreiung und Besatzung liegt darin, ob und wie die irakische Armee eingebunden wird. Ich habe den Präsidenten davor gewarnt, die Armee aufzulösen. Aber genau das hat er getan. Die Armee wurde aufgelöst. Eines der gefährlichsten Szenarios ist dadurch Wirklichkeit geworden. Der zweite Fehler war die Art, wie die Entbathifizierung gelaufen ist. Man hätte die Gesellschaft wirklich entbathifizieren, aber nicht entwurzeln sollen. Gegen Ende der Saddam-Herrschaft war es eine reine Karrieresache, Mitglied in der Baath-Partei zu sein. Durch die Entbathifizierung, so wie wir sie jetzt erlebt haben, sind dem neuen Irak unnötigerweise viele Feinde herangewachsen. And we created unnecessary enemies. Die Stämme von Fallujah mochten mit der US-Armee um Ehre und Kompensation ringen. Von Syrien, Saudi-Arabien oder Nordafrika aus betrachtet, sah all das aus, als streite hier eine heroische Bevölkerung noch immer für ihren Präsidenten, für die arabische Sache, ja für die Religion. Internationale arabische Satellitensender trugen ihren Teil dazu bei, die altvertrauten Klischees gebetsmühlenartig zu wiederholen. Der Dschihad-Tourismus blühte. Angezogen von den Auseinandersetzungen zwischen der US-Armee und den Stämmen von Fallujah strömten durch die geöffneten Grenzen internationale Dschihad-Kämpfer ins sunnitische Dreieck. Im Winter 2004 setzte die US-Armee mithilfe der neuen irakischen Armee zu einer Offensive gegen Fallujah an. Ergebnis waren rund 2000 Tote auf irakischer Seite. Große Teile der Stadt wurden zerstört. Beim ersten Angriff auf Fallujah im Frühjahr 2004 waren irakische Soldaten noch reihenweise desertiert oder zu den Mujahedin übergelaufen. Was motivierte die neue irakische Armee an der Seite der US-Marines diesmal zu ihrer gnadenlosen Winteroffensive? Die Antwort ist überraschend einfach. Das neue Offizierskorps setzt sich vor allem aus Kurden zusammen. Auch Armeechef General Sibari ist ein ehemaliger kurdischer Peschmerga. Die Kurden haben Saddams Massaker an ihrer Zivilbevölkerung in frischer Erinnerung. Für den Kampf gegen Islamisten und die alten Anhänger des Baath-Regimes ist also kaum jemand besser geeignet als sie. Hier, bei den Kurden, liegt ein Schlüssel zur Zukunft des Irak. Mit 25% der Stimmen hat das kurdische Bündnis das zweithöchste Wahlergebnis erzielt. Dadurch könnten die Kurden ein Gegengewicht in die Waagschale legen, wenn um die Scharia-Anteile in der neuen irakischen Gesetzgebung verhandelt wird. Die Schiiten hingegen dürften in der Frage der Autonomie der kurdischen Nordprovinz Druck ausüben. Sie werden darauf dringen, dass die Öleinnahmen aus Kirkuk nicht der Region allein, sondern dem irakischen Staat zugutekommen. Beide Fragen, Scharia-Recht und Autonomie, dürften zu Fixpunkten werden, wenn das neu gewählte Parlament den Verfassungsentwurf vorbereitet, über den die Bevölkerung am 15. Oktober abstimmen soll. In der Zwischenzeit wird der Terror sunnitischer Extremisten höchstwahrscheinlich weitergehen. Schiiten wie Kurden müssen deshalb alles daran setzen, sunnitische Partner in die neue Regierung zu integrieren, mit so viel symbolischen Zugeständnissen wie nötig. Ayat Samarai von der IIP, der größten Partei der irakischen Sunniten, macht die Zukunft vom Patriotismus der neuen Regierung abhängig. If you act as Iraqis, okay, you will get our support, even if you are all. Sollten sich die Schiiten nach dem Wahlsieg wie echte Iraker verhalten, dann werden wir sie unterstützen. Obwohl wir überzeugt sind, dass eine rein schiitische Regierung nicht gut wäre und wir Schwierigkeiten hätten, unserer Klientel so etwas zu vermitteln. Aber unsere Position wird davon abhängen, wie sich die neue Regierung verhält, wie sich die Nationalversammlung verhält. Schließlich wird es Ende 2005 ja noch einmal Wahlen geben. Wenn unsere Mitglieder jetzt nicht vom Sinn der Wahlen überzeugt gewesen sind, vielleicht sind sie es Ende des Jahres. Sollte die neue Regierung jedoch damit beginnen, Politik in einem sektiererischen Sinne zu betreiben, dann wird sich die Lage noch mal verschlimmern. Dann werden wir hier, wenn nicht einen Bürgerkrieg, so doch bürgerkriegsähnliche Zustände bekommen. Einen Bürgerkrieg fürchtet Nader Rawi aus Fallujah nicht. Wenigstens dann nicht, wenn sich die neue Regierung und die US-Armee geschickt verhalten. Die meisten Einwohner Fallujahs haben mit den Amerikanern keine Probleme, solange die US-Armee die Stadt nicht betritt. Und dann sagt Nader Rawi etwas, das angesichts der Quotendiskussion fast in Vergessenheit gerät. Dieser ganze angebliche Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten erscheint mir künstlich. Ich bin Sunnit. Zwei meiner Brüder sind mit schiitischen Frauen verheiratet. Wie soll ich Angst vor Schiiten haben? Wir sind verwandt, wir sind Freunde. Solange ich lebe, habe ich nichts von Schwierigkeiten zwischen Schiiten und Sunniten gehört. In meiner Erziehung hat das Thema Schiiten oder Sunniten niemals eine Rolle gespielt. Als Sunnit interessiere ich mich für eins zuallererst, für eine stabile Regierung. Wenn die Wahlen eine stabile Regierung ins Amt bringen, ist es aus meiner Sicht völlig egal, welchen konfessionellen Hintergrund sie hat. Das war Hintergrundpolitik. Heute auf dem Weg zum Gottesstaat, der Irak nach dem Wahlsieg der Schiiten. Eine Sendung von Mark Turner, Redaktion Christina Janssen. Morgen im Hintergrundpolitik, nach zähem Ringen tritt das Kyoto-Abkommen in Kraft. Was bedeutet das für den Klimaschutz? Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare unter anderem zur Visa-Affäre.